immer dieser Fitzi-Witz, Fitzi-Witz, Fitzi-Witz, immer dieser Fitzi-Witz, Fitzi-Witz. Guten Tag, Kinder. Sagt mal, esst ihr eigentlich auch so gerne Schlagsahne? Ist ja auch was Gutes, weil es so, so weich über die Zunge rutscht. Aber vielleicht wisst ihr aus eigener Erfahrung, wie schlecht es einem danach werden kann, wenn man zu viel davon isst. Beim Meister Eder gab es fast nie Schlagsahne. Genau genommen hatte er, solange Fitzibitz bei ihm ist, noch nie Sahne gekauft. Aber nun hatte sich seine Cousine Irma für einen Nachmittagsbesuch bei ihm angemeldet und mitbringen wollte sie, Schlagsahne? Nein, ihren Sohn Fritz. Weil nun Meister Eder gedacht hat, dass Kinder gerne Schlagsahne essen, hat er welche besorgt. Fitzibitz ist ganz andächtig um die Schüssel mit dem schneeweißen Sahneberg herumgegangen. Und das sagst du, kann man essen? Und ob, Fitzibitz? Och, sieht so weich aus. Da sollte man den Kopf drauflegen oder draufpatschen. Soll ich mal? Untersteh dich. Aber du darfst mal probieren. Ich nehme mit dem Löffel was weg und streiche die Stelle wieder glatt. Ach, das kann ich doch machen. Fitzibitz, lässt du den Finger davon. Da, probier lieber. Ach, also das, ach, das schmeckt. Was? Da wird es mir ganz wunderbar im Hals und doch wunderbarer im Bauch. Und auch noch einmal probieren. Einen Löffel kriegst du noch, aber nicht mehr. Sonst wird es dir schlecht. Von so etwas Gutem kann einem gar nicht schlecht werden. Na. Von Gutem wird es einem gut. Von Besserem noch besser. Und vom Besten wird es einem am allerbesten. Koboldsgesetz. Och, gib schnell her. Ja, gut. Also hier noch ein Löffel voll. So. Oh, wie gut. Habe ich es nicht gesagt? Mir wird immer besser. Ich werde nur noch Schlagsahne essen. Jeden Tag. Och, noch einen Löffel? Nein, das ist für deinen kleinen Magen zu viel. Jedenfalls auf einmal. Wenn der Besuch weg ist und es ist was übrig geblieben, dann bekommst du noch was. Und wenn nichts übrig bleibt? Ha, du vergisst ganz und gar, dass die ja noch einen Hund mitbringen. Aber Fitzibitz, ein Dackel frisst doch keine Schlagsahne. Hast du eine Ahnung, was Dackel alles fressen? Och, die machen vor überhaupt nichts halt. Die würden sogar mich fressen. Jawohl. Ach, Unsinn. Och, und du glaubst doch nicht, dass ich im gleichen Zimmer mit einem Hund bleibe? Ha, ich werde die ganze Zeit hier unten in der Werkstatt sitzen und schaukeln und schlafen und auf die übrig gebliebene Schlagsahne warten. Vielleicht setze ich mich auch in die Küche und warte da. Das ist ja kein schlechter Gedanke. Dann brauche ich keine Angst zu haben, dass du irgendwas anstellst. Und da kann ich mit meinen Verwandten in aller Ruhe Kaffee trinken. Aber wehe, wenn alle Schlagsahne weggegessen ist, dann werde ich also, dann werde ich fürchterlich. Am besten gibst du mir gleich noch einen Löffel Schlagsahne, damit ich nicht jetzt schon fürchterlich werde. Nein, Fitzibitz, später. Sonst wird es dir schlecht und das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Aber ich kann es gebrauchen. Wenn ich nein sage, sage ich nein. Ach. Da kommen sie schon. Weg da von der Schlagsahne. Ich muss unten die Tür aufmachen. Mache die Tür doch auf. Mach sie doch auf. Ich bewache die Schlagsahne schon. Nix da. Du gehst jetzt mit mir aus dem Zimmer. Fang mich doch, wenn du kannst. Fang mich doch. Dazu habe ich leider keine Zeit. Dann nehme ich eben die Schlagsahne mit an die Tür. Och, wie schade. Wie schade. Ja, Irma. Und Waldi ist auch dabei. Kennt mich noch. Ja, wir sind braves Hundchen. Ja, gut siehst du aus. Ganz unverändert. Soll ich dir die Sahneschüssel mal abnehmen? Warst du gerade beim Tisch decken? Nein, nein, der ist schon gedeckt. Ich hab nur... ja, Waldi, du bist ja ein braver Hund. Ist das Schlagsahne, Onkel August? Richtig erraten. Für dich. Oh, Schlagsahne, die esse ich für mein Leben gern. Und wenn man da nicht bremst, dann isst der Fritz sie schüsselweise. Kinder sind doch zu unvernünftig. Erst wenn es ihnen schlecht ist, sehen sie es ein. Schlecht soll mir davon werden? Da kann ich ja nur lachen. Ha, ha, ha, ha. Benimm dich, ja. Och, lassen doch. Nur setz euch gleich hin, sonst wird der Kaffee noch kalt. Und sogar Kuchen hast du gekauft. Also du hättest dir doch keine solchen Ausgaben machen sollen, August. Ach, red doch keinen Unsinn, Irma. Ich freue mich doch über euren Besuch. So, da will ich gleich Kaffee eingießen. Dann musst du aber endlich die Schlagsahne hinstellen. Warum hältst du sie eigentlich so krampfhaft fest? Hast du Angst, man wird sie dir wegnehmen? Das kann man nicht wissen. Komm, Fritz, ich heb dir gleich eine große Portion auf den Teller. Ach, Onkel August, die Portion, die kann ruhig größer sein. Hör auf. Gib dem Jungen nicht so viel, sonst muss ich's nachher auf der Heimfahrt büßen. Oh. Aber Mama, ich kann noch viel mehr essen. Nein, nun reicht's. Mir nur ein bisschen in den Kaffee. Ja. Darf ich schon anfangen mit der Schlagsahne? Du wartest, bis wir alle so weit sind. Was soll denn der Onkel August von dir denken? Ach, lass ihn doch, Irma. Er isst eben gern Schlagsahne. Ach, Fritz! Also um Himmels willen, Fritz, was hast du denn da nun wieder getan? Die ganze Schlagsahne über den Tisch gespritzt. Nun guck mal deinen Anzug an, bis in die Haare rauf. Oh, Mama, nee, ich weiß nicht, wie das jetzt war. Plötzlich ist die Schlagsahne auseinandergespritzt. Wie wenn einer mit der Hand draufgeschlagen hätte. Nein, red doch keinen Unsinn. Den Löffel hast du fallen lassen, mitten in die Schlagsahne. Aber doch erst nachher, vor Schreck. Du hast aber auch immer eine Ausrede. August, hast du wohl ein bisschen warmes Wasser? Ja, da? Ja, also natürlich. Nicht sowas. Man kann dich auch nirgendwo mit hinnehmen, Fritz. Immer musst du was anstellen. Mama, wirklich, ich habe nichts getan. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber ich weiß es. Sowas habe ich fast kommen sehen. Aber das passiert nicht mehr. Wenn das normal passiert, wird die Sahne restlos aufgegessen, sodass nicht mal ein Mäuschen noch was in der Schüssel findet. Verstanden? So ist es doch, Fritz, nicht? Ja, Onkel August. Nein. Mehr als er auf dem Teller hat, darf er nicht essen. Du sei doch bloß nicht so unpädagogisch. Du kannst dir ja nicht vorstellen, wie pädagogisch ich war mit der Drohung. So, und jetzt hier in der Küche und hol warm Wasser. Natürlich war es Fitzibitz, der vor Zorn und man kann ruhig sagen vor Futterneid mit der flachen Hand auf die Schlagsahne gepatscht hat, so dass sie nach allen Seiten auseinandergespritzt ist. Wie nun Meister Eder in die Küche ging, folgte ihm Fitzibitz, weil er ihm richtig die Meinung sagen wollte. So, die ganze Schüssel voll Schlagsahne soll er leer essen? Gut, soll er essen und essen, bis er platzt. Ist ja zum Essen da, hast du gesagt. Schüsselweise da. Psst, leise. Und nur für Fritz und nicht für den armen Fitzibitz. Hast du denn ganz vergessen, was du mir versprochen hast? Nicht so laut. Doch, schon so laut, wenn du dein Wort brichst. Jetzt will ich dir was sagen, Fitzibitz. Mein Wort hätte ich immer gehalten. Auch wenn der Fritz wirklich die ganze Schüssel leer gegessen hätte. Hast du denn nicht gesehen, dass ich eine ganz große Portion auf meinen Teller getan habe? Nicht für mich, sondern für dich. Die esse ich nämlich nicht, sondern die trage ich jetzt in der Küche raus. Aber nur, wenn du jetzt anständig bist und hier draußen bleibst. Die ganze Portion auf deinem Teller, die isst du wirklich nicht? Nein, wenn du brav bist. Ach gut, dann warte ich hier. Ich bring jetzt das warme Wasser rein. Halt, noch ein Handtuch. Und vergiss nicht, dass ich warte. Die Sorge von Fitzibitz war vollkommen überflüssig. Denn es blieb nicht nur die Sahneportion auf Meister Eders Teller übrig, es blieb auch noch Sahne in der Schüssel. Allerdings nicht, weil Fritz die Schlagsahne nicht hätte auch noch essen wollen, sondern weil die Mutter energisch gebremst hat. Es wurde also viel mehr Sahne, als so ein kleiner Fitzibitz essen kann, in die Küche zurückgetragen. Fitzibitz wäre ja nun sehr heiter und zufrieden gewesen, wenn nicht nach dem Kaffeetrinken die Mutter zum Fritz gesagt hätte: Fritz, du könntest eigentlich ein bisschen mit dem Hund spazieren gehen. Du hast doch nichts dagegen, August. Nee, wenn Erwachsene sich unterhalten, ist immer langweilig für Kinder. Ja, aber geh nicht zu weit vom Haus weg. Nein, Mama, mach ich schon nicht. Na, dann lauf. Na komm, Waldi, komm, jetzt gehen wir Sträßchen. Komm. Ja, und dabei ist es passiert, dass Fritz ganz zufällig an der Küche vorbeigekommen ist. Und da stand die übrig gebliebene Schlagsahne. Da konnte der Junge einfach nicht widerstehen. Hatte Onkel August nicht ausdrücklich gesagt, er dürfe essen, so viel er wollte? Nur die Mutter hatte gebremst mit ihrer ewigen Angst um Magenschmerzen und solchem Unsinn. So kam es also, dass Fritz dem Dackel zuflüsterte: Komm her, Waldi. Aber nicht bellen, schön still sein. Psst! Du bekommst doch was, wenn du schön still bist. Da. Was? Das schmeckt. Ach, Schlagsahne ist überhaupt das Beste auf der ganzen Welt. Magst du noch was? Da. Friss doch nicht so schnell, Waldi, sonst wird's dir schlecht. Och, warum soll's dir eigentlich schlecht werden? Mir wird's ja auch nicht schlecht. Puh. So. Etwas ist noch in der Schüssel drin. Aber das können wir nicht mehr essen. Komm, Waldi, jetzt machen wir unseren Verdauungsspaziergang. Ach, sei doch still. Was hast du denn? Hab ich dich getreten? Was springst du denn so herum? Es hat dich doch keiner in den Schwanz gekniffen. Ja, bist du gleich still? Was ist denn mit dem Hund los? Sag mal, Fritz, was machst du denn in der Küche? Ich hab doch gesagt, du sollst rausgehen. Hast du am Ende die Schlagsahne noch aufgegessen? Ja, schämst du dich denn gar nicht? Was ist denn los, Irma? Ist was mit dem Hund? Ach was, guck mal, der Fritz hat die ganze Schlagsahne aufgegessen. Nein, Mama, ich hab noch was in der Schüssel gelassen. Wirklich. Fritz, schwindel nicht, die ist doch ganz leer. Ja, wo ist denn das hin? Ich hatte doch noch was drin gelassen. Das weiß ich ganz genau. Wenn du die Sahne bekommst, Fritz, dann ist sie dir gejönt. Also so geht das auch nicht, August. Und du sagst, du hast noch ein bisschen drin gelassen? Na bestimmt, mindestens noch 2 Löffel voll. Aber die sind weg. Ja, dann ist doch alles gut. Dann hat ja der Fitz... Dann hat ja jeder was bekommen. Jeder? Ich verstehe dich nicht, August. Wo sollen denn die 2 Löffel Schlagsahne hingekommen sein? Oh, vielleicht hat der Waldi. Du meinst den Hund? Ja. Oh, das kann ja eine schöne Bescherung geben. Kaum sitzen wir in der Straßenbahn, dann wird's den beiden schlecht. Aber Mama, mir wird überhaupt nie schlecht. So? Und wie war das bei der letzten Geburtstagsfeier? Da hast du doch gedacht, dass du stirbst. So grün hast du ausgesehen und gejammert. Aber da war doch nicht die Schlagsahne dran schuld, sondern die Limonade. Nur Martenteufel nicht an der Wand. Jetzt geht der Fritz mit dem Hund spazieren und wir 2 bei jenen ins Wohnzimmer und unterhalten uns noch was. Komm. Ihr habt es sicher schon erraten, dass Fitzibitz den Hund in den Schwanz gekniffen hat. Und wie die Mutter in die Küche kam, hat Fitzibitz in einer Affengeschwindigkeit die Schlagsahne leer gegessen und die Schüssel erstaunlich sauber ausgeleckt. Sollten die Leute ruhig an Zauberei oder sonst etwas glauben. Er hatte seine Portion jedenfalls verschlungen. Allerdings gefielen ihm die Reden über das Schlechtwerden von der Mutter gar nicht. Und so kam es, dass Fitzibitz, kaum waren Fritz und Irma weggegangen, etwas betreten Meister Eder gefragt hat. Du, Meister Eder, ja? Sag einmal, schlecht ist doch das Gegenteil von gut. Natürlich. Und wie ist es, wenn einem gut ist? Na ja, wenn einem nichts fehlt, dann ist einem gut. Und wenn einem schlecht ist, dann fehlt etwas? Du was denn? Die Nase? die Ohren? Oh, meine schönen großen Ohren. Nein, nein, da brauchst du keine Angst zu haben. Bei dem Schlechtwerden, von dem meine Cousine gesprochen hat, da fehlt einem was im Magen, also im Bauch. Och, dann ist mir fürchterlich schlecht, weil mir hier im Bauch noch eine ganze Portion Schlagsahne fehlt. Red doch keinen Unsinn, Fizibiz. Wenn einem was fehlt, so ist damit gemeint, dass einem was wehtut. Das zwickt und das kneift. Und das ist ganz scheußlich. Wünschte das ja nicht. Und wenn mir schlecht wird, obwohl ich es mir gar nicht wünsche, wie sieht man dann aus? Na, ganz grün um die Nase und ganz gelb um den Mund und ganz schwarz um die Augen. Also bunt sieht man dann aus. Und das alles, wenn man zu viel Schlagsahne isst? Na ja, bunt ist das ja gerade nicht, aber käsig. Aber richt dich nicht auf. So viel hast du ja nicht gegessen. Oder hat der Fritz doch noch so viel in der Schüssel gelassen? Zwei Löffel, zwei erwachsene Menschenlöffel. Och, vielleicht ist das... Oh, was war denn das? Oh, oh, meinem Magen fehlt etwas. Oh. No, jetzt bild dir nur nichts ein. Dir fehlt überhaupt nichts, das sehe ich dir an. Oh. Ja, du siehst ganz gesund aus. Och, lass mich in den Spiegel schauen, ob... Och, wo muss man denn grün sein und wo gelb? Um die Nase rum grün. Aber die ist bei dir ganz rot. Och, vielleicht wird sie bei Kobolden eben rot und blau. Und och, vielleicht wird es mir ganz grässlich. Oh. Wer kommt denn jetzt? Och, nicht denken, ja, nicht denken. Die Cousine hat gesagt, dass der Fritz damals gedacht hat, dass er stirbt. Und wenn ich jetzt zu denken anfange, denke ich ganz sicher, dass ich sterbe. Oh. Ihr seid noch mal. Na ja, August, die Schlagsahne. Ich hab's ja gesagt. Komm, Fritz, lauf zu. Ja, Mama. Hab ich es nicht gleich gesagt? Gut, dass wir noch nicht so weit waren und vor allem noch nicht in der Straßenbahn. Ist es denn Fritz schlecht? Nein, aber Leibschmerzen hatte. Oh, dagegen habe ich im Apothekerschränkchen einen guten Magen. Ja? Ja, ja. Ein bisschen scharf zwar, aber der hilft ganz bestimmt. Ein paar Tropfen auf Zucker und alles ist vorbei. Soll der Fritz gleich nehmen. Oh, das ist aber lieb von dir. Meister Eder, ich bin mitgesaust. Gib mir schnell ein paar Tropfen vom bitteren Magen, ja? Ach wo, das ist viel zu scharf für so einen kleinen Kerl wie du. Und außerdem ist es dir ja nicht schlecht. Das sieht doch jeder. Och, ich fühle mich aber grün um die Nase, auch wenn sie rot aussieht. Och, ich will aber Tropfen haben. Ich will. Ich denke sonst, ich sterbe. Ja, dann denke ruhig. Wo bist du denn? Ich komm schon, Fritz, ich bin im Badezimmer. Die Mama hat gesagt, du gibst mir Tropfen. Ja, hier sind sie schon. Na, wie geht es denn? Bisschen blass siehst du noch aus. Och, das ist schon wieder vorbei. Na, da komm her. Nimm trotzdem das Zuckerstückchen hier. Ist das scharf? Ja, aber das hilft, Junge. Komm, jetzt gehen wir zur Mama. Mir wird schon wieder ganz gut. Weißt du, so schlimm war es auch gar nicht. Na, siehst du. Wenn er mir keine Tropfen gibt, dann nehme ich sie mir eben selbst. Hier ist ja die Flasche. Ho, Stöpsel heraus. Ho, Stöpsel ist draußen. Ho, wie das riecht. Och, das riecht ja fürchterlich. Ja, ein paar Tropfen. Wie bekommt man die Tropfen heraus? Oh, ganz einfach. Indem man eben gleich aus der Flasche trinkt. Ist ja eine kleine Flasche, kann ich ja ganz leicht hochheben und trinken. Oh. Hilfe! Ich verbrenne! Hilfe! Was ist denn los? Um Himmels Willen, Fitzibitz! Fizibitz, was hast du denn gemacht, Fizibitz? Ich habe von der Flasche Tropfen getrunken. Von welcher? Doch nicht von der da. Das ist ja Politur drin. Trink Wasser, viel Wasser. Nein. Ja, was heißt nein? Du hast dich vergiftet mit der Tinktur. Ich hol Milch, das tut dir in Gift. Nein, ich habe ja nicht von der Flasche getrunken, sondern... Von der anderen? Das Salmiak, ja, zum Himmels Willen. Nein, auch nicht, aber... Oh, ich sterbe trotzdem. Also wenn du mir nicht gleich sagst, wovon du getrunken hast, dann... Nicht schimpfen, oh, nicht schimpfen. Was mach ich nur, was mach ich nur? Komm, ich nehm dich an den Füßen, dass du mit dem Kopf nach unten hängst. Nein, nein, nein, nicht, ich habe doch. August! Lass mich doch wieder auf die Füße. Jetzt kommt noch die Irma, was mach ich nur? Still, die hört dich ja. Dann soll sie mich eben hören, das ist mir doch ganz egal. August, komm, ich klopf dir mal auf den Rücken. Ja, ich höre ja schon auf. Komm, Irma, komm, geh rüber in den Ton. Woran hast du dich denn verschluckt? Ich weiß es nicht, wenn ich das nur wüsste. Komm, August, trink mal was, ein bisschen Wasser. Nein, ich brauche kein Wasser. Ich muss wissen, was das für eine Flasche war. Und so einen komischen Husten hast du. Komm doch an die Luft. Nein, geh du an die Luft. Ich muss hier bleiben, nun jedoch. Aber ich lass dich doch nicht alleine, wenn du so einen Anfall hast. Ich hab doch überhaupt keinen Anfall. Das geht ja schon besser. Er hört ja schon auf zu husten. Sag mal, diese Flasche. Was für eine Flasche? Oh, ich meine doch nicht dich. Ich meine, ob es das Marenbitterfläschchen war. Was du dem Fritz gegeben hast? Um Himmels Willen, du wirst ihm doch nicht das Falsche gegeben haben? Unsinn, ich habe ihm schon das gegeben, aber ich muss wissen... Was musst du denn wissen? Nichts, lass mich doch aushusten. Also hier ist jedenfalls eindeutig Magenbitter drin. Und zugekorkt war er auch nicht. Und ringsum hast du noch eine Menge verspritzt von dem Zeug. Gott sei Dank, dann macht das nichts, dann geschieht ihm recht. Was macht nichts? Wem geschieht was recht? Dem Fritz? Hat er denn was angestellt? Nein, ist ja alles in Ordnung. Alles sag ich dir. Also ich verstehe überhaupt nichts. Aber das brauchst du auch nicht. Jetzt komm, jetzt gehen wir schnell in das Wohnzimmer rüber. Komm mich, sonst muss ich immer noch weiter husten. Ist Husten anstrengend? Dabei, ja eigentlich muss ich ja schon gar nicht mehr husten. War aber sehr schön, wie Meister Eder gehustet hat. Ein Hustechor. Ein Hustechor kommt mir sehr lustig vor. Und jetzt ist mir auch gar nicht mehr schlecht. Und an Sterben denke ich auch nicht mehr. Und überhaupt freut mich das Leben sehr. Freut mich sehr. Ja, Kinder, wir glauben, dass Meister Eder so schnell nicht mehr Kindern und Kobolden Schlagsahne geben wird. Jedenfalls nicht schüsselweise. Fitzibitz allerdings hatte nachher gemeint... Du musst es eben das nächste Mal umgekehrt machen. Zuerst eine Schüssel Magenbitter und dann ein paar Tropfen Schlagsahne darauf, dann können wir uns eins husten und es wird ein bekömmlicher und sehr lustiger Nachmittag. Na, meinst du nicht auch? Ja, was Meister Eder dazu meint, weiß ich nicht. Ich meine, über einen solchen bekömmlichen und lustigen Nachmittag kann man allerdings geteilter Meinung sein. Ich glaube, es gibt lustigere Dinge. Zu Anfang sagte ich euch doch, dass Schlagsahne etwas Gutes ist. Ich esse auch gerne Schlagsahne. Sieht doch auch sehr hübsch aus, nicht? So ein großer weißer Schneeberg. Man darf nur nicht zu viel davon essen. Das habt ihr ja gerade gehört. Ja, und das wär's eigentlich für heute. Aber warten wir ab, was dem Fitzibitz sonst noch alles einfällt. Und es wird ihm noch manches einfallen. In der nächsten Sendung hört ihr, wie es weitergeht. Also dann, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Thank you.